Hello, hello, hello, my wonderful chosen friends all over the world. Hallo, hallo, hallo, meine wunderbaren, auserwählten Freunde auf der ganzen Welt. The Holy Spirit, Peter continues, has set you apart to be God's holy ones. Der Heilige Geist, fährt Petrus fort, hat euch ausgesondert, damit ihr Gottes Heilige seid. Now, isn't that interesting? Ist das nicht interessant? That the Holy Spirit's work was to separate you to be God's separated ones. Dass das Werk des Heiligen Geistes darin bestand, dich auszusondern, damit du Gottes Auserwählter bist. Because that's what holy ones means. Denn das ist es, was die Heiligen bedeutet. You see, holy means that you have been set apart, you've been separated. Heilig bedeutet, dass du ausgesondert wurdest, du wurdest separiert. For a specific purpose. Für einen bestimmten Zweck. So here the Bible is telling us that the Holy Spirit separated you to be God's separated ones. Die Bibel sagt uns hier, dass der Heilige Geist dich herausgenommen hat, um Gottes Ausgesonderte zu sein. You know, if we could only grasp in our hearts. Meine Freunde, wenn wir in unserem Herzen nur begreifen könnten, that we have not been separated for ministry or for a great purpose, but we've been separated for him. Dass wir nicht für einen Dienst oder einen großen Zweck ausgesondert wurden, sondern für ihn. The person of Jesus Christ himself. Für die Person Jesus Christus selbst. So once you understand that the Holy Spirit separated you for God, wenn du also verstehst, dass der Heilige Geist dich für Gott ausgesondert hat, then God will become the center of everything. Dann wird Gott zum Zentrum von allem. And this is the beautiful thing that we have not put enough focus really on who we were separated for. Das ist das Schöne daran. Wir haben uns viel zu wenig darauf fokussiert, für wen wir ausgesondert wurden. We've put too much focus on for what we have been separated for. Wir haben uns zu sehr darauf fokussiert, darauf konzentriert, für was wir ausgesondert wurden. You know, if your heart grasps that you've been separated for a person rather than for a job. Wenn dein Herz erfasst, dass du für eine Person und nicht für einen Job ausgesondert wurdest. I believe this is going to really radically change your life, and I will explain to you why. Wird das, so glaube ich, dein Leben wirklich radikal verändern, und ich werde dir erklären, warum. Because the moment we put all of our focus on doing, denn in dem Moment, in dem wir unseren ganzen Fokus auf das Tun legen, what happens if the doing doesn't work the way we think it should work? Was passiert, wenn das Tun nicht so funktioniert, wie wir denken, dass es funktionieren sollte? We get frustrated. Wir werden frustriert. We start to doubt. Wir beginnen zu zweifeln. We have all sorts of struggles that we live through. Wir gehen durch alle möglichen Kämpfe. But aber if we focus on that we've been separated from a person, then even in complicated times the person is not going to change. Wenn wir uns darauf konzentrieren, für eine Person abgesondert worden zu sein, dann wird sich die Person auch in komplizierten Zeiten nicht ändern. And this is what the Holy Spirit is trying to constantly keep reminding us of. Daran versucht uns der Heilige Geist ständig zu erinnern. That I've been separated to be God's separated person. Ich bin abgesondert worden, um Gottes abgesonderte Person zu sein. I have this personal conviction in my heart. Ich persönlich habe diese Überzeugung in meinem Herzen, that Jesus truly came to give everybody an incredible abundant life. Dass Jesus wirklich kam, um jedem ein einzigartiges Leben im Überfluss zu geben. But nobody can truly enjoy that abundance of life. Aber niemand kann diese Fülle des Lebens wirklich genießen. Until we understand that we haven't been separated for an abundant life, but we've been separated for the giver of the abundant life. Bis wir verstehen, dass wir nicht für ein reiches Leben ausgesondert wurden, sondern für den Geber dieses Lebens im Überfluss. You know, and for me, just understanding that I was separated for him, therefore life will always be incredible. Diese Tatsache zu verstehen, dass ich für ihn ausgesondert wurde, macht mein Leben einzigartig. Look what he continues to tell us here. Was sagt er uns hier weiter? Obedient followers of Jesus Christ, gehorsame Nachfolger Jesu Christi, who have been gloriously sprinkled with his blood, die in Herrlichkeit mit seinem Blut besprengt worden sind. You know, it's very interesting that the Apostle Peter uses that word glorious, sprinkled by his blood. Es ist sehr interessant, dass der Apostel Petrus die Worte herrlich besprengt mit seinem Blut verwendet. You know, a lot of people don't understand what he's trying to say here. Viele Menschen verstehen nicht, was er hier zu sagen versucht. But Peter, remember that he was a Jew. Petrus erinnert daran, dass er ein Jude war. And as a Jew, Peter understood the Jewish law and the Jewish rituals. Und als Jude versteht er das jüdische Gesetz und die jüdischen Rituale. And the sprinkling of the blood, it had a couple of purposes under the Old Testament and the Old Covenant. Das Besprengen mit Blut hatte nach dem Alten Testament und dem Alten Bund mehrere Zwecke. One of the purposes was to purify. Einer der Zwecke war die Reinigung. But there was another purpose. Aber es gab noch einen anderen Zweck. And that was to sanctify, to separate. Und der war zu heiligen, zu trennen. The priest had to be sprinkled also with the blood in order to be separated. Auch die Priester mussten mit dem Blut besprengt werden, um abgesondert zu werden. So what Peter is trying to teach us here? Petrus möchte uns hier Folgendes lehren. He's saying, guys, you've been cleansed, but also because of the blood of Jesus, you've been separated for him. Er sagt, Leute, ihr seid gereinigt worden, aber ihr seid auch durch das Blut Jesu für ihn ausgesondert worden. You know, so many Christians think that they've been saved from sin. So viele Christen denken, dass sie von der Sünde gerettet wurden. And that's where they stop. Und da hören sie auf. And saved from sin is only half the truth. Von der Sünde gerettet sein ist nur die halbe Wahrheit. Because the whole truth, I've been saved from sin, the blood has completely cleansed me. Die ganze Wahrheit ist, ich bin von der Sünde gerettet, das Blut hat mich vollständig gereinigt. But now I have been saved for him. Aber jetzt bin ich für ihn gerettet. To be an obedient follower of Jesus Christ. Um ein gehorsamer Nachfolger von Jesus Christus zu sein. You see, if you limit the blood only to cleansing of your sin, you will still live for yourself. Wenn du das Blut nur auf die Reinigung deiner Sünde beschränkst, wirst du immer noch für dich selbst leben. But if you understand that the blood first of all, set me free from sin, but now it purchased me for him. Wenn du aber verstehst, dass dich das Blut zuallererst von der Sünde befreit hat, es dich aber auch für ihn erkauft hat, now suddenly it's becoming the greatest delight to live for him. Wird es plötzlich zur größten Freude, für ihn zu leben. Let's remember and keep reminding ourselves. Lasst uns daran denken und uns immer wieder daran erinnern, that we have been by the blood purchased for him. Dass wir durch das Blut für ihn erkauft wurden. Then life will be incredibly joyful. Dann wird das Leben unfassbar fröhlich sein. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.